answers out. My life is on the shelf. Gaze at my welcome state, but my heart is somewhere else. The chart of all my wealth must remain high to retain pride. The splash of selfishness keeps all eyes on me. Don't forget me, please. Somewhere Else, ein Song von Kafka Tamura, ein nicht ganz alltäglicher Name mit nicht ganz alltäglichem Sound. Und auch die Geschichte dieses deutsch-britischen Trios ist interessant. Kafka Tamura können das aber selbst erzählen. Hallo erstmal, hello. Hello. Hallo. Wir haben hier Gabriel Häuser, den Schlagzeuger, und Emma Dawkins, die Sängerin. Patrick Bongers, der Keyboarder, Bassist, Gitarrist, Multi-Instrumentalist. Kann man so sagen, genau. Ist heute nicht da. Genau. Eine junge Engländerin aus Southampton, das ist Emma, die mittlerweile in Berlin wohnt, und zwei Deutsche, die in Leipzig, glaube ich, leben. Richtig. Erzählt doch bitte mal, wie habt ihr euch kennengelernt? How did you meet each other? We met online on SoundCloud. I had some demos online with an acoustic guitar and the guys already had a band before and they were looking for an English singer and they searched the land of SoundCloud and found me, basically. Also, das war wohl im Jahr 2012. Da suchten die beiden Musiker aus Leipzig jemanden, der ihrem Projekt eine Stimme verleihen konnte, und sind über SoundCloud auf Emma getroffen, damals 15 Jahre alt, und haben irgendwie mit ihr Kontakt aufgenommen. Und so ging das dann so nach und nach voran. Gerade ist euer Debütalbum erschienen, ist ein paar Tage alt. Es heißt Nothing to Everyone. Wie funktionierte denn dann die Zusammenarbeit bei diesem Album? Also bei uns funktioniert eigentlich das meiste über E-Mail. Patrick und ich nehmen halt irgendwie Sachen auf in unserem Kämmerchen, beziehungsweise in Patricks Kämmerchen, und haben das dann an Emma geschickt. Sie singt dann was darüber, schickt es uns zurück, wir hören es uns an, verändern wieder was am Instrumental und schicken es wieder hin und her, und der Song schält sich oder pellt sich dann sozusagen aus seiner Schale so nach und nach. Aber ist das nicht schwierig, dass man in unterschiedlichen Städten beziehungsweise sogar in unterschiedlichen Ländern ist und eine unterschiedliche Sprache spricht? Isn't it difficult living in different cities, in different countries, having a different language? It wasn't so difficult. I mean, like Patrick and Gabby's English is like as good as mine. It's not difficult to communicate. And like living in different countries when we first started writing, it wasn't like difficult because it was kind of like all we'd ever known. And it just worked for us. Like even if we lived in the same flat, I don't think we'd ever sit in a room together and write music. It doesn't really work for us like that. Ich muss das kurz übersetzen. Also das scheint kein Problem zu sein, dass sie eine unterschiedliche Sprache sprechen, weil sowohl Patrick als auch Gabriel sehr, sehr gut Englisch sprechen, sagt zumindest Emma. Und ja, dann funktioniert das eben so. Und sie hatten das Gefühl, dass sie praktisch von Anfang an, würden sie sich sehr, sehr gut kennen. Dann kommen wir mal zu eurem Bandnamen. Was hat denn euren Bandnamen bestimmt? Who came up with Kafka Tamura? Kafka Tamura, muss man dazu sagen, das ist ja der Name der Hauptfigur in Haruki Murakamis Kafka am Strand. Ja, also Murakami kam eigentlich mit der Idee Kafka Tamura. Aber er hat sich nicht bei euch gemeldet. Nee, er hat gesagt, mach doch gemeldet, mal eine Band, die nach meiner Hauptfigur heißt. Aber aus seiner Feder entstammt der Name eigentlich. Patrick hat das Buch gelesen, Kafka am Strand, und war ziemlich fasziniert von dieser Person und meinte, in ihr verschiedene Facetten zu erkennen, die auf jeden von uns irgendwo zutreffen. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass es eine Figur, eine Person gibt, die stellvertretend für uns drei steht und in der sich alle drei Personen wiederfinden. Also nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, der Kafka Tamura zieht eben mit 15 Jahren hinaus in die Welt und will der stärkste Junge der Welt werden. Und Emma, als wir sie kennengelernt haben, war 15, als sie sich in dieses riesige Abenteuer stürzt mit uns. Emma, you just said it. You were 15 when you met, now you're 18, right? And you just moved to Berlin. Du bist gerade nach Berlin gezogen. What's the plan? I don't know. There is no plan. But yeah, I did just move to Berlin like last month, the end of last month. And I like it here, so the plan would probably be to stay here. But I don't know. Just kind of like seeing how it goes. I couldn't really say the plan right now. Emma ist gerade eben nach Berlin gezogen, letzten Monat. 18 Jahre ist sie alt, hat noch keinen richtigen Plan, aber der scheint so langsam im Entstehen zu sein. Was würdet ihr denn sagen mit der Musik, die ihr macht? Ist ein Erfolg als ausschließlich deutsche Band vielleicht gar nicht so richtig möglich, Gabriel? Ihr habt ja extra nach einer britischen Sängerin gesucht, ne? Also natürlich ist uns unser Ziel auch gewesen, international irgendwie erfolgreich zu sein. Und wir haben auch jetzt ein Label in England gefunden und einen Booking Agent. Also es sieht so aus, als würden wir das schaffen, das Projekt international zu etablieren. Und ich finde es auch immer so schade, wenn es richtig gute deutsche Bands es einfach nicht ins Ausland schaffen, nur weil die Sängerin oder der Sänger nicht Muttersprachler ist. Und das muss gar nichts mal mit Qualität zu tun haben. Es ist dann einfach so, dass die Engländer oder die Amerikaner da die Augen davor verschließen und sagen, die kommen nicht aus unserem Land oder aus Amerika und das hören wir uns deswegen nicht an. Also nur mal ein Beispiel zu nennen ist Me and My Drummer, ist eine wahnsinnig gute deutsche Band, die es einfach mehr Aufmerksamkeit im Ausland verdient hat und ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum das nicht stattfindet. Und wir haben uns natürlich vordergründig aus ästhetischen Gründen eine englische Sängerin gesucht. Aber natürlich spielte dabei auch der Gedanke eine Rolle, wir möchten eigentlich gerne auch in England erfolgreich sein und in England spielen. Und das macht es natürlich viel leichter. Emmas Gesang, das konnte man ja in Somewhere Else schon gerade hören, ist ja manchmal fast schon so ein Sprechgesang. Ja. Hattet ihr das auch genauso gesucht? Naja, das hatten wir nicht genauso gesucht. Aber als wir die Demos gehört haben auf Soundcloud, waren auch schon Songs dabei, wo genau man weiß nicht genau, ob es jetzt eigentlich ein Sprechgesang ist, also ein Rap ist es auf jeden Fall nicht, aber es ist auch kein normaler melodischer Gesang. Das hatten wir da gehört und es war auch eine der Facetten, die uns irgendwie wahnsinnig beeindruckt haben. Und es ist natürlich umso schöner, dass das auch völlig ohne Druck in unserer Musik wieder passiert ist. Also das war jetzt nicht, dass wir dann gesagt haben, oh, wir müssen das unbedingt wieder so machen oder machen wir das so oder machen wir das so, sondern Emma ist ja völlig frei in dem, was sie macht und wenn das so aus ihr rauskommt, ist es natürlich dann umso schöner. Kafka Tamura zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Nothing to Everyone heißt ihr Debüt und daraus hören wir noch einen Song, Liar. Und vielen Dank, dass ihr hier wart. Thanks for being here. Show some more. Drag me in like the light drags in the lost souls. I've got nowhere else to go. Breathe so easily, please, and maybe I'll show some more. And everything's better as a liar because they think you have all you desire. And everything's better as a lie.